sind die dunkel für das Spaß und Herz. Das sieht man hier klar. Doch niemand wird den ganz genau. Aber auch Glanz geht wahr. Aber blau, hey, klein dann. Aber blau, hey, hört sich nur fertig an. Aber blau, hey, da ist das schwarze Mann. Aber blau, hey, Willen ist, was er kann. Time!